Moin Internet, ihr hört Folge 158 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir, wie immer, im digitalen Gemeinschaftsraum heute Christina Kutscher. Hallo Christina. Hallo. Ja, wir haben uns heute mal, also ein bisschen Background-Talk. Wir haben ja, seitdem wir einen Videopodcast machen, diverse Sachen schon ausprobiert. Open-Source-Bezahlsoftware, um irgendwie gleichzeitig hinzubekommen, uns zu sehen und aufzunehmen und reagieren zu können, etc. Und jetzt sind wir wieder zu so einer ganz tendenziell ja eher Barebones-Lösung zurückgegangen. Und ja, drückt uns die Daumen. Wenn ihr uns in Bewegung seht, hat's geklappt. Wenn ihr nur Fotos oder Standbilder seht, dann ist es eine Audio-Only-Version dieses Podcasts. Ihr werdet es auf jeden Fall erleben. Genau. Aber viel mehr Hausmeisterei gibt's eigentlich gar nicht, würde ich behaupten. Alles beim Alten. Es ist Dezember, bald ist Weihnachten. Und wir haben wie immer Spiele mitgebracht. Christina, möchtest du loslegen mit deinen Games oder einem deiner Games? Gleich. Ich muss noch meinen Teebeutel loswerden. Ich habe gerade schon probiert, der war schon zu lange drin. Oh, verstehe. Er löst sich auf quasi. Warte. Nee, es ist so grüner Tee. Er schmeckt scheiße, wenn du... Egal. Ja, ja, ich bin bereit. Okay, sehr gut. Bin ich bereit? Warte. Ja, so, also. Ich möchte über ein Spiel sprechen, das hat schon den süßesten Namen. Es heißt nämlich Haunty mit Doppel-I. Und das ist gerade im Xbox Game Pass und ich glaube auch, dass es bei Steam jetzt gerade runtergesetzt ist in dieser Herbstaktion. Und das ist tatsächlich schon im Mai erschienen, glaube ich, das erste Mal und jetzt aber erst auf Steam. Wenn man es googelt, sagt Wikipedia, dass es letztes Jahr schon erschienen ist. Das ist aber, also in dem Presskit auf der Webseite der MacherInnen steht Mai. Mhm. Daran halte ich mich. Glauben wir mal dran, ja. So. Und das ist ein Spiel, ich habe das runtergeladen, weil ich dachte, es wäre was komplett anderes, als es dann war. Und erst war ich enttäuscht und jetzt bin ich doch sehr positiv überrascht. Mhm. Also man spielt einen kleinen Geist, der in der Geisterwelt gefangen ist. Man freundet sich dann im Tutorial noch mit einem Aetherian an, das ist so eine Engelsgestalt. Und mit der läuft man dann durch den Rest dieses Levels, nimmt dann die Hand und dann steigt man gemeinsam auf. Und irgendwann, wenn man schon so abstrakte, engelsartige Gestalten sieht und Himmelsgebäude wahrscheinlich, dann auf einmal kommen so Ketten, die einen unten an der Erde festhalten und man fällt wieder. Und dann startet im Grunde erst das richtige Spiel, dass man eben diese Geisterwelt erkundet und andere Geister sagen, ja, wie du dachtest, du kannst einfach so aufsteigen, wir sind hier alle aus einem Grund noch hier. Mhm. So. Und dann fragt man die ersten Geister, also komplett ohne gesprochene Sprache und auch die geschriebene Sprache, so dieser Engel, der hat so eine eigene Schriftart, Nonsens im Grunde. Und die Geistergestalt selbst, die kommuniziert mit so Bildern in Sprechblasen. Das ist alles sehr süß. Und dann sucht sie halt ihren Freund und der ist weg, dieser Engel, dieser Aetherian. Mhm. Und dann erkundet man halt diese Geisterwelt. Und man kann von Dingen Besitz ergreifen, zum Beispiel Bäumen. Also die erste richtige Welt ist so eine Pilz-Waldwelt. Und die kann man schütteln, die Bäume. Und du kannst halt so ein paar Aktionen ausführen, wenn du von so einem Gegenstand Besitz ergriffen hast. Eine andere Fähigkeit, die man hat, ist so ein kleiner Dash. Mhm. Der wird wichtig, weil die Welt ist aufgeteilt zwischen hell und dunkel. Und wenn man zu lange im Dunkel ist, erscheinen so Augen. Alles wird verschwommen und düster. Die Musik wird so schummrig, distorted irgendwie. Und man darf sich halt nicht zu lange in der Dunkelheit aufhalten. Deswegen ist dieser Dash wichtig. Mhm. Man kann auch schießen. Das machst du, um von etwas Besitz zu ergreifen. Du schießt quasi drauf mit so... ja, also Geisterfunken und dann füllt sich da so ein Symbol und dann, wenn du das voll hast, hast du quasi den Gegenstand und du kannst aber auch schießen, um so kleine Gegner zu besiegen oder Gegenstände zu zerstören, aber auch wenn das jetzt anders klingt, ist dieses Spiel nicht gewaltvoll. Mhm. Also ganz im Gegenteil. Das, was man zerstört, sind dann so Behälter, wo dann Kristalle rauskommen. Und Kristalle ist eine Währung, die es gibt. Damit kann man zum Beispiel Hüte kaufen, so einen Marienkäferhut oder eine Schleife oder einen Pilzhut. Dann gibt es noch traurige lila Geister, die man einfangen kann. Damit lädt man seine magische Fähigkeit auf, braucht man zum Beispiel zum Bäumeschütteln. Und dann gibt es noch so türkisene Blätter als Währung. Auch damit kann man zum Beispiel Hüte kaufen. Und das vierte, was du einsammeln willst, sind Sterne. Also die sehen, ja, wenn du so ein Kreuz malst, wo die vertikale Linie ein bisschen länger ist und du dann die Enden verbindest, aber so nach innen gewölbt, ne? Diese Form dann, so eine klassische Sternform halt. Das sammelst du ein und an bestimmten Maschinen, die es zum Beispiel im Hub dieser Waldwelt gibt, kannst du dann Sterne, die du eingesammelt hast, verwenden, um damit Sternenbilder zu kreieren. Also es ist vorgegeben, welche Sternenbilder es gibt und du füllst die dann quasi einfach aus. Und damit erhältst du als Geist in der Theorie Einblick in deine Vergangenheit, also das Leben, das du gelebt hast, weil diese Geistfigur, die man spielt, hat keine Kenntnis mehr davon, wer er oder sie vorher war im Leben. Und die Prämisse ist aber, dass das vollkommen egal ist. Also dein Leben ist vorbei und du bist jetzt ein Geist und jetzt geht es weiter und das ist jetzt quasi das nächste große Abenteuer, in dem du gerade bist. Und wer du warst, was du hattest, was du gemacht hast, ist vollkommen egal, weil du nichts davon mit in den Tod nehmen konntest. Mhm. Und das passt zum Vibe des Spiels, finde ich. Also sehr entspannt, aber auch irgendwie nachdenklich. Es hat so was Feenhaftes, Ätherisches. Und das Gameplay, finde ich, passt sehr gut dazu. Ich habe das gespielt, nachdem ich Dark Souls 3 geragequittet habe in der Kathedrale. Und dann war ich erst enttäuscht, weil ich fand das wahnsinnig leicht, das Spiel. Und mir war fast ein bisschen langweilig. Aber ich bin dann in so einen Zen-Modus gekommen und konnte mich dann darauf einlassen. Und man kann sich irgendwann, ich glaube, also oder im Idealfall so treiben lassen in diesem Spiel. Du hast jetzt nicht wahnsinnig viel zu tun und es ist auch nichts Anspruchsvolles dabei. Aber das ist ja genau das, was zu diesem Geisterdasein beiträgt, finde ich. Also dieses sich treiben lassen, das ist das, was das Spiel sehr gut kann. Es gibt auch keine richtige Geschichte, also diese Einblicke durch die Sternenbilder. Bisher habe ich da noch nichts Richtiges gesehen. Mhm. Also man lernt nichts über die Vergangenheit dieses Geistes, den man spielt. Es geht halt darum, präsent zu sein im Hier und Jetzt. Und das wird durch dieses Gameplay halt vermittelt. Mhm. Und auch der Soundtrack passt sehr gut dazu. Der ist sehr unaufdringlich, aber schön. Und auch das Visuelle passt voll gut dazu. Es ist alles monochrom, nicht ganz schwarz-weiß, aber so ein braun, taub, weiß oder sowas, so beige. Also schwarz-weiß wäre halt zu hart. Ne? Aber es ist halt monochrom, dass du zwischen hell und dunkel unterscheiden kannst. Und dann gibt es neben den hellen Flecken auch immer noch so gepunktete, wo du weißt, da wird's schon kritisch, aber da ist auch gerade noch so okay. Genau, also bis auf einige Ausnahmen, wie diese lila Geister oder diese türkisen Blätter halt. Und dadurch auch, dass es so gezeichnet ist, also ein bisschen strichmännchenhaft, wird ein guter Kontrast gebildet zwischen der Welt, die das Spiel abbildet und unserer Welt im Grunde. Also es wird deutlich, es findet nicht in unserer Welt statt, sondern in einer Geisterwelt, die komplett märchenhaft ausgedacht ist, auch wenn sie sich an grundlegende physikalische Gesetze zu halten scheint. Ja. Und das war so mein Überraschungshit, weil ich hatte was ganz anderes erwartet und das war irgendwie überhaupt nicht der Vibe, auf den ich Lust hatte im ersten Moment. Und dann hat es aber richtig gut funktioniert irgendwie, weil es, da reden wir ja viel von, huch, jetzt bin ich hier wo gegen gekommen, dass es so ein Gesamtpaket einfach sein muss. Und dann funktioniert ein Spiel voll gut. Vielleicht auch, wenn man eigentlich was anderes erwartet hatte. Und das hatte ich hier. Und jetzt bin ich überraschenderweise doch neugierig, ob meine kleine Geistfigur noch in den Himmel kommt. Oder also, was für eine Art Himmel das ist, so, das wird nicht gesagt. Das ist einfach irgendwie eine Vorstellung vom Leben nach dem Tod, die oben stattfindet, quasi. Ja. Ja. Okay, aber habe ich richtig verstanden, dass man quasi, man ist aber nicht jetzt irgendwie in der Hölle als Geist, sondern es ist mehr oder weniger auf der, in diesem Universum der Variante der Erde in Anführungsstrichen oder dem Jetzt. Man muss aber quasi noch, man muss noch was erledigen sozusagen, bevor man in den Himmel kommt, kann. Ja, so im Grunde. Also okay. Es wird überhaupt nicht angedeutet, dass es eine Verbindung zu einer echten Welt gibt, sondern es ist einfach wie so ein Paralleluniversum, wo es kein Hin und Zurück gibt, wie das ja, also, weil die gängige popkulturelle Vorstellung ist ja, Geister sind irgendwie noch an diese Welt gebunden und geistern halt hier bei uns umher. Ja. Und das ist nicht der Fall. Okay. Verstehe. Ja. Verstehe. Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Ich finde es auch sehr unique vom Visuellen her, was du ja auch schon angesprochen hast. Ja. So, also, ja, sehr kunstvoll. Ich frage mich nur so ein bisschen, ist das alles gut lesbar? Also ist nicht die Schrift logischerweise, aber halt ist das, gibt es da irgendwie, also mit Sachen, mit welchen Sachen du interagieren kannst und so die Navigation, wenn man das jetzt nur auf den Standbildern sieht, ist ja schon, wirkt schon ein bisschen, manchmal so ein bisschen überwältigend. Ist das denn gut lesbar? Also teils. Ja. Also Standbilder wirken ja immer anders. Ich bin manchmal enttäuscht, wenn ich im Spiel was richtig Tolles erlebe und sehe und mir danach den Screenshot angucke und es sieht halt komplett underwhelming aus. Ja. Es ist ja was anderes, wenn du das spielst und diese Figur schon ein bisschen bewegt hast. Klar. Und es ist aber an manchen Stellen Teil des Konzepts, dass du dich in so einem Zauberwald verlieren kannst. Ja, aber grundsätzlich fand ich das ganz okay zu lesen. Ich kann halt nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, wie das für andere Leute ist. Da kann ich mich nicht so gut reinversetzen. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Kontrast nicht ausreichend ist an manchen Stellen. Oder halt, dass es halt so monochrom ist, dass das zu Problemen führen kann. Aber ich fand es jetzt okay. Okay. Naja, und wer den Game Pass hat, kann sich ja quasi davon auch direkt kostenfrei in Anführungsstrichen überzeugen. Ob das lesbar genug ist. Ja. Ich glaube, das ist sogar, nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle. Irgendwie dachte ich, dass es ein deutsches Entwicklerteam ist, aber ich glaube, da bringe ich was durcheinander. Moonloop heißen die. Moonloop, ja. Und passenderweise ist eine der Aufgaben im Tutorial, dass du Monde einsammeln musst, die quasi unterschiedliche Mondphasen darstellen. Also die Rätsel und auch die Aufgaben, die man dann hat in diesem Pilz-Hub, habe ich dann zum Beispiel einen Hund zu seiner Besitzerin oder seinem Besitzer zurückführen müssen. Das wäre was, wenn ich Kinder hätte, würde ich das mit denen spielen. Okay, verstehe. Das ist nicht so anspruchsvoll, würde ich behaupten. Aber wie gesagt, ich finde, das passt einfach voll dazu. Ja, verstehe. Ja, sehr, sehr gut. Ja, dann springen wir doch vielleicht direkt zu meinem ersten Spiel, das ich mir so aufgeschrieben habe. Und zwar sprechen wir doch ein bisschen über Toads of the Bayou. Ja. Toads of the Bayou ist ein Spiel, das habe ich entdeckt durch Blue Sky-User Rainer Siegel, der ja auch ein großer Indie-Game-Experte ist und für diverse Medien auch schreibt, auch viel über Indie-Games ja tatsächlich. Also ein bisschen so eine Koryphäe des deutschsprachigen Raums im Indie-Bereich, mindestens im geschriebenen Wort. Also ich glaube, niemand schreibt mehr über Indie-Games als Rainer Siegel im Dachraum. Genau, und habe ich aus einem Empfehlungsthread von ihm oder einem Thread nach dem Motto, guck da mal drauf, kann interessant sein. Und genau, ist entwickelt von einem Studio namens Lagrange aus Frankreich. Und ist so eine Mischung, was mich am Anfang direkt gehuckt hat, aus Into the Breach und dem Deckbuilder. Also Taktik auf kleinem Raum, kurze Kämpfe, aber eben auf basierend, deine Aktionen darauf basierend, was für Karten du gerade ziehst. Und was für Karten du in deinem Deck hast natürlich auch. Und genau, die Grundlage ist sehr stark in der Voodoo-Religion verankert. Also angefangen von Begrifflichkeiten, die verwendet werden, bis hin zu dem, ja, dem Gegner, dem Obergegner in diesem Spiel, Baron Samedi, der nämlich dann einfach eines Tages in den Sumpf kommt, der von anthropomorphen Kröten bewohnt wird und mit niemandem spricht, dann seine Hütte da auf dem Berg baut und dann verschwinden auf einmal Kröten und ja, alles irgendwie ganz dramatisch und das Infanterieregiment, das dann da ausrückt, wird quasi auch von Baron Samedi vernichtet und ja, dann formiert sich eben so eine, im Untergrund eine Revolution dagegen. Und die dann quasi, ja, Baron Samedi vertreiben, besiegen möchte. Genau, und jede Revolution braucht natürlich auch HeldInnen. Und in diesem Fall sind es drei Charaktere. Man kann am Anfang nur einen spielen. Man schaltet quasi sukzessive diese Charaktere frei. Wenn man einen erfolgreichen Run absolviert hat mit einem Charakter, dann wird der nächste freigeschaltet. Und es gibt insgesamt drei. Der erste ist The Leader, das ist so ein ehemaliger Aristokrat. Oder der letzte Erbe einer aristokratischen Familie irgendwie ist das. Also so klassische Militärausbildung genossen mit so einer Pistole und so einem Säbel. Dann gibt es noch die Sister. Das ist eine ja von der Kirche entsandte Nonne mit so einem Winchester-Repetiergewehr, die da so ein bisschen aufräumen soll im Sumpf. Und als drittes ist quasi The Seer. Das ist eine Priesterin, die ganz stark in der Voodoo-Religion auch verankert ist und viel mit Gift quasi macht. Also die eigentlich selber wenig angreift, aber halt so Gift und Flüche aussprechen kann, mehr oder weniger. Und genau. Und letzten Endes hast du quasi sehr lineare Missionen auf drei verschiedenen Inseln, die du erledigen musst. Es gibt einmal so das Sumpf-Setting, dann gibt es so ein Stadt-Setting und dann gibt es noch so eine dämonische Insel, wo dann die teuflischsten Kreaturen von Samedi quasi da rumlaufen, so ungefähr. Und genau, diese Karten sind an und für sich sehr überschaubar tatsächlich. Also das sind vielleicht maximal 8x8 Felder oder so. Also sie sind nie komplett quadratisch oder rechteckig, sondern die sind quasi wirklich so ein bisschen mal zusammengepuzzelt, ist halt als prozedural generiert. Und das Hauptziel ist immer, pro Karte 8 Gegner zu besiegen. Und dann gibt es noch so Bonusziele, zum Beispiel Sorge dafür, dass die Kundschafter überleben. Oder beschütze die in so Fässern versteckten Kröten. Oder zerschlage die Wurzeln, so ungefähr. Und genau, diese Bonusziele bringen dir halt Währung ein. Was aber sehr wichtig ist tatsächlich, dass du, wenn du irgendwas beschützen sollst, dass du dadurch darauf achtest, dann da eben deinen Fokus auch drauf zu legen. Weil wenn nämlich dieses Ziel verfehlt wird, dieses Teilziel, und zum Beispiel dann irgendein Gebäude zerstört wird oder irgendein Kundschafter stirbt, dann bekommst du so eine Negativkarte in dein Deck reingeschaffelt. Und das ist dann zum Beispiel, wenn die gezogen wird, dann verlierst du zum Beispiel einen Aktionspunkt, weil du hast quasi pro Runde natürlich auch nur eine bestimmte Anzahl von Aktionspunkten und die Karten kosten bestimmte Aktionspunkte, so manche kosten 0, manche kosten 2, manche kosten 1. Und oder zum Beispiel gibt es eine Malus-Karte, die du bekommen kannst, dass du jedes Mal beim Rundenstart einen Burn-Status bekommst. Und Burn ist sozusagen, wenn du den aktiv hast und jede Runde ist quasi, wird ein Status wieder abgetragen. Das heißt, es wird erst relevant, wenn du mehrere Karten gesammelt hast. Wenn du zum Beispiel zwei Burn-Karten gezogen hast, bekommst du zwei Burn. Die nächste Runde startet, du hast noch einen Burn. Und jede Karte, die du dann ausspielst, zieht dir quasi einen Lebenspunkt ab. So. Also solltest du wirklich tunlichst darauf achten, eben diese Ziele, wenn es um Beschützen geht, auch einzuhalten, diese Ziele zu beschützen. Und genau, und am Ende dieser Karten, dann kommst du mehr oder weniger wieder in den Hub zurück. Und der Hub ist eben, wo du neue Karten kaufen kannst. Es gibt zwei verschiedene Arten von Währung. Es gibt einmal so Öl als Währung. das eigentlich prinzipiell ja die Hauptwährung ist. Und du bekommst quasi für jeden getöteten Gegner schon mal ein Öl sozusagen. Und damit kannst du zum Beispiel Fallen kaufen, was dann, das kann so Scheuchen sein, also so Vogelscheuchen, die irgendwie Gegner anziehen. Oder so Fallen, wo du Gegner reinschubsen kannst, die dann irgendwie vielleicht auch noch Giftstatus auf die Gegner setzen. Dann kannst du dir sogenannte Support-Toads kaufen. Das sind mehr oder weniger so Charaktere, die eigentlich keine weitere Backstory oder so haben, aber zum Beispiel gibt's dann The Captain, und The Captain ist halt, hat halt den passiven Effekt, wenn du nach zwei Schusskarten, die du ausgespielt hast zum Beispiel, bekommst du einen Aktionspunkt zurück. So, und das sind halt so, die haben halt diese passiven Effekte, oder zum Beispiel, wenn du Schaden nimmst, dann bekommst du irgendwie ein zufälliges Item in dein Inventar, oder wenn du irgendwie eine Falle auslegst, bekommst du einen Aktionspunkt, solcherlei Sachen. Und dann gibt es natürlich auch noch die sogenannten WWs, das sind sind eigentlich so Ritualzeichnungen, würde ich behaupten, die eigentlich mit bestimmten Voodoo-Ritualen zusammenhängen. In dem Fall sind es aber so Trinkets, die du einsetzen kannst, wo dann zum Beispiel so, also One-Time-Use mehr oder weniger, dass du halt dann irgendwie, du setzt das ein, dann ist das halt weg und du kannst aber zwei Karten ziehen, zum Beispiel. Genau, und natürlich, wie gesagt, du kannst dann eben auch normale Karten kaufen, und die Karten, die du zur Verfügung hast, unterscheiden sich so ein bisschen je nach Charakter. Also Lila, weil er eben eine Pistole hat, unten Degen, gibt es dann zum Beispiel Karten, die halt deine Stichangriffe, die auf Stichangriff ausgelegt sind. Bei der Sister zum Beispiel gibt es als besondere Karten so Bombardement, dass du quasi halt drei Felder um dich rum auswählen kannst, wo du halt dann so, ja, mehr oder weniger so Luftangriff, Anführungsstrichen, durchführen kannst. Sowas in die Richtung. Genau. Oder ja, dann auch so mit Push und Pull, dass du halt eben Gegner schieben kannst oder zu dir herziehen kannst. Und das hat mich auch wieder direkt an The Breach erinnert, natürlich, weil ja, da gibt es ja auch so ein Team, das wirklich nur darauf ausgelegt ist, dass eben, ja, verschiedene, die Gegner zu positionieren, dass sie sich eben selber schaden. So, und das natürlich kannst du auch machen bei Toads of the Bayou, weil damit natürlich auch angezeigt, wo die Gegner als nächstes angreifen. So, also du kannst dann auch so taktieren in die Richtung. Und genau, es ist halt hat auch ein Roguelike-Element, weil wenn du quasi stirbst, dann bekommst du, je nachdem, wie viele Karten du ausgespielt hast, wie viele Gegner du erledigt hast, wie viele Missionen du abgeschlossen hast, bekommst du halt Gold. Und du kannst dann am Anfang jedes nächsten Runs, kannst du dir dann für diesen Run so einen Bonus aussuchen. Zum Beispiel, du zahlst ein Gold und dafür bekommst du automatisch +1 Schaden auf deine Stichkarten und -1 Schaden auf deine Schießkarten. Und wenn du halt irgendwie den Leader spielst, der schon doch 66, 33 eben Stich und Schuss hat, dann ist es natürlich sinnvoll, weil dann machst du direkt einen Schaden mehr. Ist natürlich sinnvoll und praktisch. Genau. Und wie gesagt, es lohnt sich in der Theorie, mehrere Runs zu machen. So, weil du kannst die Charaktere halt freischalten, die anderen, die nochmal sich ganz anders spielen, wo du auch mal so ein bisschen dann dich auch anpassen musst, weil sich wirklich, du musst dann halt eine andere Taktik anwenden. Und ich bin mittlerweile tatsächlich auch durch. Also 4 Runs quasi, weil es dann immer so nach dem Motto, wenn du alle 3 freigeschaltet hast und mit jedem Charakter einen Run erfolgreich erledigt hast, dann erst kommt Baron Samedi raus. So, vorher musst du quasi seine Generäle besiegen. Also, und du bist gezwungen, das dreimal zu spielen. Genau. Viermal. Genau, für das echte Ende, sag ich mal. Genauso müssen wir halt auch Hades zum Beispiel, ne? Wo ja quasi auch du 1000-mal irgendwie gegen deinen Vater antreten musst und dann erst irgendwie zu deiner Mutter kommst. So, ne? Ja. Ja. Erzähl erst mal weiter. Ja. genau. Und also, was man natürlich zugute halten muss im Spiel, es hat wirklich es sieht sehr gut aus, finde ich. Also, es ist sehr schicke Pixelart. Es ist teilweise ein bisschen, deswegen habe ich vorhin auch tatsächlich gefragt bei Haunty wegen der Lesbarkeit. Manchmal ist es so ein bisschen schwierig, die Lesbarkeit, gerade im Sumpf, dass dann manchmal so Charaktere hinter der Staffage verschwinden, mehr oder weniger, und man sie nicht so wirklich erkennt. Und das ist nicht so ganz gut gelöst, finde ich. Ich finde, man hätte auch zum Beispiel eine Funktion einbauen können, dass man rauszoomen kann, geht auch nicht. Man kann quasi dann den Ausschnitt verschieben mit WASD, aber man kann quasi nicht rauszoomen. Und genau, also wie gesagt, sieht super aus. Problem ist halt, man kann das Spiel sehr krass gamen, weil es gibt halt für jeden Charakter, natürlich werde ich nicht verraten, welche das sind, aber es gibt für jeden Charakter wirklich so eine total overpowered Kombination an Karten und Support-Totes. Wenn du die halt irgendwie, du kannst nämlich auch die zweite Währung Gold, die du bekommst, ganz vergessen zu sagen, damit kannst du sozusagen dann den Shop rerollen. So, also für ein Gold kannst du dann quasi sagen, okay, ich möchte hier drei neue Karten gezeigt bekommen. Und du kannst natürlich auch mit Gold mehr Plätze für Karten freischalten. Am Anfang hast du in dem Kartenshop nur einen Platz und du kannst dann halt für Gold bis zu drei Plätze freischalten, wo dann Karten auftauchen und dann nochmal rerollen. So, und genau, wenn du halt dann genug Gold hast oder Glück hast, kannst du dir wirklich für jeden Charakter eine absolut overpowered Kombination zusammenstellen, wo du halt, also selbst beim letzten Gegner, bei Samedi dann, der ja durchaus, also ich habe nur einen Anlauf gebraucht, weil ich mit meiner Sister in dem Run schon diese Kartenkombination hatte. Und da war das irgendwie, keine Ahnung, eine Frage von drei Zügen oder so. Und also wirklich, wirklich overpowered. Und ja, aber ich kann mir vorstellen, wenn man quasi dieses Glück nicht hat oder es irgendwie sich schwerer machen möchte, kann man es natürlich auch sich schwerer machen. Und dann ist auch der Endkampf relativ fordernd, weil du bekommst da, glaube ich, nach jeder Runde bekommst du irgendwie ein Gift, ein Burn und noch irgendwie so einen negativen Statuseffekt von Samedi auferlegt automatisch. Das kann schon kompliziert werden. So, aber ja, zum einen fand ich es ein bisschen schade, dass es halt wirklich diese Kombination gibt an Karten, die sich auch relativ schlüssig erschließt. Also man muss quasi nicht irgendwie jetzt groß drauf rumdenken, ob es Sinn ergibt, diese Karten zu kombinieren. Und es ist eindeutig, dass halt so dadurch man einfach durchrollt, so durch alle Level. Und genau, was auch so ein Ding ist, man tendiert ja oft dazu, irgendwie bei so Deckbildern sich möglichst, also sich eine Auswahl an Karten ins Deck zu setzen, aber auch da, es ist tatsächlich besser in dem Spiel eine ganz, ganz kleine Anzahl an Karten zu haben, dafür die richtigen. Und dann hast du halt auch irgendwann dann am Ende deines Runs so 150 Öl, die du halt nie gebraucht hast, weil wofür? So, wenn du einfach die perfekten Karten schon hast, dann brauchst du es ja nicht, dann musst du ja nicht nochmal neue Karten kaufen. So. Also man muss sich seine Herausforderung da so ein bisschen selbst machen in dem Spiel. So. Weil wenn man es, wie gesagt, einmal rausgefunden hat, dann ist es null herausfordernd. So, da gibt es also gar keinen Anspruch, sag ich mal. Aber kann man ja umgehen, wenn man möchte, klar. Und was halt auch noch so ein Ding ist, das Ende ist ein bisschen antiklimaktisch. So, ich möchte nicht so viel spoilern, aber ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie dafür jetzt 10 Stunden hätte reinstecken müssen in das Spiel. So. Und vor allem, wenn du wirklich 4 Runs machen möchtest, 4 erfolgreiche Runs, was dann vielleicht insgesamt 40 Runs sind, weil du ja durchaus mal auch mal stirbst, tatsächlich, dann ist das nach 2-3 Stunden alles sehr samey, weil es gibt so 4 Bonusobjektive vielleicht, 4 Bonusziele pro Karte. Es gibt irgendwie pro Biom 4 Gegnertypen oder so. Also alles sehr überschaubar. So, also es ist halt ein kleines Team bestimmt auch natürlich. Ne? Es ist nicht irgendwie, es ist auch ein relativ günstiger Price Point. Ich glaube, es kostet irgendwie 9 Euro oder so. Um einen Dreh, also unter 10 Euro kostet es, glaube ich. Naja, 9,99. Ja, ja, unter 10 Euro. Gut. Unter 10 Euro. Genau, das ist halt so ein Ding. Und ich war auch so ein bisschen, also ich finde es immer so ein bisschen, also ich kenne den Background der EntwicklerInnen nicht tatsächlich, muss ich dazu sagen, als Disclosure. Man findet aber auch nichts zu denen. Also die haben ein Twitter-Profil, die quasi seit Oktober nicht mehr wirklich gepostet haben. Die haben eine Internetseite, die, ja, wo es irgendwie lauter bei den Menüeinträgen so, ja, in Construction und so. Und das Spiel heißt auch noch ganz anders auf der Internetseite. Das ist irgendwie a Toad's Tale oder so, woraus dann Toads of the Bayou wurde. Also ich weiß eben auch nicht, ob die jetzt, was für eine Verbindung die jetzt haben zu der ganzen, zu Voodoo halt, so, was ja in der westlichen Populärkultur oft halt einfach so als, ja, sehr flach irgendwie so als schwarze Magie, Hexerei irgendwie dargestellt wurde. Aber es ist ja einfach ein sehr komplexes religiöses System. Und zum Beispiel auch sowas wie Baron Samedi, die Figur, die ist halt nicht nur ausschließlich böse, wie sie dargestellt wird jetzt in dem Spiel, sondern die ist halt mehrschichtig. So. Und das wird halt gar nicht dargestellt. Das ist halt so ein bisschen einfach, also ich frage mich dann immer bei solchen Spielen, wobei es natürlich durchaus sein kann, weil natürlich es eine große afrikanische Diaspora in Frankreich gibt, will ich es auch nicht von vornherein sagen, dass es nicht möglich ist. Aber ich denke mir halt immer so, wenn das so ein bisschen oberflächlich behandelt wird, so ein Thema, das dann irgendwie sich damit geschmückt wird oder es einfach so zum Schauplatz gemacht wird, um da vielleicht so ein bisschen tiefer reinzugehen, wenn man eben gerade sowas, so ganz spezifische Charaktere nutzt, aus dem Voodoo, sage ich jetzt mal. Und wenn man auch sowas wie die Wewes zum Beispiel, die ja quasi wirklich eine spirituelle, rituale Bedeutung haben und auch ganz, ganz exakt gezeichnet werden müssen, damit sie dann quasi irgendwie ihren Zweck erfüllen. Und dann hast du irgendwie, ja, du kannst hier Wewes für 2 Öl kaufen und das ist dann irgendwie so ein Dolch, irgendwas eingeritzt ist und da bekommst du dann 2 Karten, so ungefähr. Die auch gar nichts damit zu tun haben, mit dem zugrunde liegenden, ja, Voodoo-Gottheit, sage ich jetzt mal. Also überhaupt nicht kontextualisiert. Ja, das... Im Originalkontext. Ja, das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig dann immer, so wenn das einfach rein zur Kulisse verkommt, wenn man es halt wirklich dann schon diese ganzen Ausdrücke benutzt. So, ich meine, es ist natürlich ganz cool, dass das halt so verwendet wird und nicht einfach nur, ja, es ist Voodoo und wir haben jetzt eine Voodoo-Puppe und das war es so ungefähr, sondern dass auch so ein bisschen versucht wird, so ein bisschen indirekt auch Kontext geben. Es gibt zum Beispiel auch so in manchen Karten gibt es auch als Bonus, dass man quasi einen, ich spreche es vielleicht jetzt falsch aus, aber einen Hungarn beschützen muss. Und das ist quasi so ein weißmagischer Priester in der Voodoo-Religion, der dich quasi auch dann so zwischendurch immer bufft. Und aber das findet man auch erst raus, wenn man es irgendwie sich ein bisschen anliest dazu. Und ja, also ich finde es ja generell, ich bin ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite ist es gut, dass es eben nicht nur die Voodoo-Puppe ist, und sondern auch wirklich so die Terminologie benutzt wird und auch irgendwie so eine Verbindungslinie gezogen werden kann. Auf der anderen Seite aber halt auch so, ja, auch so ein bisschen ohne den, wie ich finde, auch wichtigen Kontext. So, dann ist halt ein bisschen flach. Ja, das klingt so, als wäre es gut, dass sie nicht bei A gestartet sind und bei B aufgehört haben, sondern irgendwie bei M oder sowas. Ja. Also mehr als andere, aber trotzdem nicht so richtig durchgezogen. Ja. Das finde ich wahnsinnig schade. Das ist aber so ein bisschen, als ich den Titel gelesen habe mit Bayou, was ja, ich glaube, das ist nur in Louisiana der Name für diese Sumpflandschaft oder zumindest im US-amerikanischen Süden halt, dachte ich mir schon, dass es in so eine Richtung gehen könnte. Mhm. Weil, also dieser Begriff, da denkst du ja sofort, ich zumindest, an Louisiana und dann sofort an New Orleans. Und dann denke ich entweder an Jazz oder an Voodoo. Ist auch sehr stereotypisch gedacht, aber das sind so meine popkulturellen Referenzen, die einzigen, die ich da habe. Und deswegen finde ich es irgendwie cool, dass das da so mit drin ist. Vor allem, weil es so ein Kröten-Setting hat. Und ich dachte die ganze Zeit, ich habe versucht zu überlegen, welche Tiere sonst oft irgendwie drankommen und anthropomorphisiert dargestellt werden. Und Kröten sind es halt einfach meistens. Ich denke die ganze Zeit an so ein anderes Spiel, aber ich glaube, das ist schon 1-2 Jahre älter, wo du auch eine Kröte bist und dann in so einer Diktatur lebst und dich da rauskämpfen musst. Mhm. Und auch in Magic gibt es ja auch viele Kröten. Da gab es jetzt, ich habe ja Magic angefangen zu spielen im Urlaub. Und da gab es irgendwann dieses Jahr so ein neues Set, wo du unterschiedliche Tierwesen hast. Und eins davon sind halt Kröten. Und ich finde, Kröten, die sind so, da weiß man direkt, was für eine Art Tier das ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn es um so Tiere geht, dann sind es Kröten meistens, die dargestellt werden oder Frösche. Ich weiß nicht, ich habe da jetzt außer diesem Gefühl gar keine Evidenz für, gar keine Beispiele. Aber irgendwie finde ich das cool. Und dann finde ich es cool, wenn man das noch mit was anderem wie halt Voodoo verbindet. Mm. Und deswegen finde ich es umso trauriger, dass es dann hinter meinen Erwartungen zurückbleibt und hinter deinen ja scheinbar auch. Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich ein bisschen schade. Und wie du mich ja auch quasi aufgeklärt hast, auch bei Herrn Siegel ist es hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ja. Ja, ja, der hatte... Also ich habe seinen ORF-Text überflogen. Mhm. Ich meine, der hätte die gleichen Punkte wie du auch. Also dass dass sich viel wiederholt irgendwann. Ja. Ja. Ja, schade, aber naja, immerhin hat das Spiel nicht versucht, mich umzubringen. Ja, wow. Was für ein Übergang, oder? Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Sorry, ich muss jetzt kurz. So. Ich muss mich ja sortieren. Das ist in Ordnung. Ich habe nämlich, also ich öffne ja immer alle Links aus unserem Dokument. Mhm. Und bei diesem Spiel habe ich mich ein bisschen weiter geklickt. Jetzt muss ich zurückklicken. Also, ja. Ich habe ein Spiel gespielt, das ist jetzt Mitte November rausgekommen, von Stately Snail. Mhm. Ist nicht das erste Spiel von Stately Snail Games, aber eines, das zumindest sehr viel mehr Popularität bei Steam erfahren hat als andere Spiele von denen. Und es heißt Is This Game Trying to Kill Me? Will mich dieses Spiel umbringen? Und lass mich kurz meine Notizen raussuchen, damit ich hier nicht komplett durcheinander gerate. Also, ich habe mir nämlich aufgeschrieben, es ist ein Inscription Light, mhm, Escape Room, aber eigentlich Escape Flat. Also, let me explain. Man wacht auf in einem Zimmer und ist dann erstmal schockiert, weil neben sich liegt ein Skelett. Und dann guckt man in diesem Raum herum und kann so ein bisschen was austesten. Und da steht dann halt so ein Sessel und eine Schatztruhe und so ein paar Dinge, wo du schon siehst, das hat was mit Rätseln zu tun, kann man erstmal noch nichts mit anfangen. Dann ist da so ein Button und dann klickt man drauf und nichts passiert. Und dann kommt gruselige Musik und man dreht sich automatisch Richtung Fenster und da schwebt dann so ein gelber Luftballon vorbei. Ich glaube, das soll eine It-Referenz sein. Und dann erscheint der Gastgeber. Das ist so ein älterer Typ, der so einen richtig krassen Mantel anhat, der am Kragen und an den Ärmeln mit Fell besetzt ist. Und er hat irgendwie so diese Anime-Augen, so eine Brille, die einfach gelb leuchtet. Mhm. Und er hat, also er ist auch kein Mensch. Er sieht, ich dachte, es wäre irgendwie so ein Zauberer, aber der hat auch ein bisschen was Werwolfartiges. Also interessante Gestalt. Und er sagt dann, oh, ich töte dich jetzt. Und dann, ah, nein, nur Spaß, nur Spaß. Dann wäre ich ja ein schlechter Gastgeber. So, guck dich erst mal um. Genieß deinen Aufenthalt, wir sehen uns später. Und dann dachte ich, okay, was zur Hölle passiert hier gerade? Mhm. Und dann stellst du fest, es gibt keinen Weg, aus diesem Zimmer zu entkommen auf den ersten Blick. Und dann habe ich gesehen, im Raum, also eigentlich super präsent, ist da so ein kleiner Tisch mit einem Computer und mit dem kann man auch agieren. Und da spielst du halt ein Spiel, das hat denselben Title Screen wie so, irgend so ein Castlevania, so ein älteres, halt so ein Schloss einfach. Mhm. Und im Spiel hast du so ein bisschen wie die früheren Zeldas, so Top-Draufsicht und dann kannst du dich in Räumen bewegen und dann auch in neue Räume links und rechts gehen manchmal. Und du musst halt pro Raum ein Rätsel lösen. Aber Gegenstände, die du brauchst, um diese Rätsel zu lösen, findest du in dem Raum, in dem du dich befindest. Das heißt, du kannst, während du an diesem PC im Spiel sitzt, auch du kannst halt aufstehen und weggehen oder du drückst, ich glaube, es ist die rechte Maustaste, um dich umzugucken und dann, wenn du wieder loslässt, bist du wieder direkt im Spiel quasi. Ein Beispiel. Es gibt dann ein Level, wo der Charakter im Spiel über so Plattformen muss, die mit Wasser durch Wasser getrennt sind. Und du musst halt eine kleine Plattform verschieben, um Brücken für dich zu schaffen, um zu dem Item zu kommen, was du brauchst, um die nächste Tür zu öffnen. Aber du hast in dem Spiel nur links, rechts und unten und im Raum, in dem du dich befindest, hast du den nach oben Knopf. Das heißt, du musst dann aufstehen, dir merken, wie oft muss ich jetzt nach oben drücken, das dann anklicken und dich dann wieder an den PC setzen und dann sehen, dass sich diese kleine Plattform verschoben hat. Oder ein anderes Beispiel ist, so gegen Ende dieses Raumes begegnest du einem Skelett, das da Karten spielt und sagt, das ist ja komisch, wieso läufst denn du hier rum? Ich töte dich. Ah nee, aber irgendwie habe ich auch keinen Bock, dich jetzt zu töten, weil es voll anstrengend und du bist schon der hundertste Held jetzt. Deswegen spiel Karten mit mir und ich lass dich gehen, wenn du mich besiegst. Und dann hat das Skelett halt 5 Karten vor sich und du musst raten, welche Karte davon der Joker ist. Mhm. Weiß man natürlich im Spiel nicht. Und dann ist der Clou, dass du als Spielfigur so ein Orb in die Figur hinter dem Skelett packst. Also da stehen 3. Und wenn du genau die Figur nimmst, die direkt hinter dem Skelett steht, dann, also dieser Orb ist quasi wie eine Kamera. Mhm. Und du musst dann immer aufblicken vom Bildschirm. Und da so links, da siehst du dann, was dieser Orb, diese Kamera in der Statue sieht. Und dann siehst du halt das Skelett von hinten und dann 2 Karten links, 2 Karten rechts. Und dann weißt du ja, was in der Mitte ist, wenn du links und rechts nicht den Joker siehst. Und dann bescheißt du quasi. Dann guckst du immer vom Bildschirm auf. Okay, wo ist jetzt der Joker? Und dann klickst du es an. Und dann kannst du gehen. Solche Sachen sind das. Und irgendwann, so nach 15, 20 Minuten, hat man dann dieses Spiel gelöst, indem man halt im Spiel ein Schieberätsel geschafft hat, was dann analog die Tür, die einem gegenüber ist, sortiert hat. Also du hast ne, auch die einzelnen Türteile sortiert in der Zeit. Und dann kannst du, also das verspricht dann die vermeintliche Freiheit. Und dann geht man da durch und dann, oh Schreck, das war nur der erste Raum von vielen. Mm. Es folgt halt eine ganze, sieht so ein bisschen aus wie eine, wie so eine Cabin in the Woods, so eine Holzhütte irgendwie. Aber irgendwie ist es auch in der Stadt und im 20. Stock oder sowas, also seltsam. Ja, und dann folgen halt noch Räume, wo du Rätsel lösen musst im Grunde, um da rauszukommen. Und das ist so ein bisschen das, was ich meine mit, es ist Inscription Light, also in, ja, so wie Cola Light. Mhm. So, will so sein, aber ist dann doch noch anders. Und es ist ja kein Escape Room, sondern ein ganzes Escape Apartment. Und du kannst auch sterben, deswegen der Titel des Spiels. Du hast nämlich im echten Raum nicht nur die Lösungen, sondern auch Todesfallen. Und wenn du in dem Spiel, das du spielst, stirbst, stirbst du auch in echt. Entweder weil auf einmal so Pfeile aus der Wand kommen oder weil du ertrinkst im Spiel und dann ertrinkst du aus Versehen in echt. Und solche Sachen. Also es gibt mehrere Todesfallen. Und das ist so, ich bin jetzt, die waren alle nicht schwer, diese Rätsel bisher. Mhm. Da gab es kein einziges, wo ich nicht weitergekommen bin. Die haben alle diese Videospiel-Logik, wenn man schon ein paar Mal Rätsel gelöst hat, dann kommt man da am Anfang easy breezy durch. Ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich bin gespannt, ob es noch schwieriger wird. Und ich bin auch gespannt, was es mit diesem Typen auf sich hat, in dessen Wohnung man sich offenkundig befindet. Mhm. Weil außer das, was ich jetzt am Anfang gesagt habe, habe ich bisher gar keinen Kontext bekommen. Aber ich habe irgendwie richtig Bock. Auch weil so Rätselspiele, ich finde das toll. Das Einzige, was mich an Escape Rooms stört, ist, dass man es mit anderen machen muss. Okay. So, und das ist jetzt quasi genau mein Ding. Verstehe. Ja, ich finde es toll. Ich finde auch die Idee richtig gut. Ja. Und es ist so ein bisschen Fourth Wall Breaking, eigentlich nicht, aber ja, der Humor, ob der bei allen ankommt, ist auch nochmal eine andere Sache. Ich fand ihn jetzt nicht cringy. Ich habe jetzt auch nicht laut losgelacht, aber ich fand es halt okay irgendwie. Passt so ein bisschen zu dem ganzen, hey, ich bin ein Videospiel-Vibe, den dieses Spiel abgibt. Mhm. Ja. Okay. Ja, ich fand's, also ich habe auch natürlich direkt an Inscription gedacht, als ich gesehen habe, die ersten Screenshots. Und ich find's gut, dass es jetzt mehr Spiele gibt in die Richtung, die sich so daran versuchen, so ein bisschen an der Thematik. Es gab ja auch noch, was wir noch vorgestellt hatten, Buckshot Roulette, ist ja auch so ein bisschen ja. Inscription-like, was dann ja auch richtig durchgestartet ist. Also ja. ist ja ein richtig, richtig erfolgreiches Spiel geworden. Und ja, also ich bin immer großer Fan, dass es dann more of the same, mehr oder weniger, aber ja doch ein bisschen anders, weil du ja auch, also diese gefühlt hast du ja einfach mehr Varianz in den Spielen selbst als bei Inscription jetzt. Weil Inscription ist ja quasi ja. das Kartenspiel als und dann das Metagame dazu halt, wo du auch durch die Hütte läufst. Aber da hast du ja quasi noch ja. so ein paar mehr Varianten von Spielen / Rätseln. So. Ja. Ja. So, von daher. Ja, ich finde es bisher vom Vibe her nicht so gut wie Inscription tatsächlich. Also, jetzt hätte irgendwas ein Geräusch gemacht. Egal. Also, da fehlt mir die Dramatik einfach. Okay. Und die Bedrohung. Weil in Inscription war es ja so, du wurdest umgebracht jedes Mal. Und hier ist so, ja, okay, dann sterbe ich halt. Und dann wirklich eine Sekunde, bevor ich diese Fehlentscheidung getroffen habe, ist der letzte Speicherstand. Also die Tode sind überhaupt nicht bedeutsam. Okay, verstehe. Ja, klar, das ist natürlich nochmal so ein Punkt, ne? Dass du halt quasi wieder an einen Punkt zurück kannst und nicht dein Run beendet ist, wie bei Inscription. Sozusagen. Ja, ja. Ja, das ist auch noch ein wichtiger also, Punkt. Also wäre, glaube ich, aber auch unbefriedigend jetzt bei diesem Spiel. Also mal gucken, ich habe es noch nicht durchgespielt. Meine Hoffnung ist es, dass ich sie bis zu unserer letzten Aufnahme dieses Jahr durchspielen kann. Ja, denn, da können wir schon mal vorgreifen, schon vorspoilern, wer es bis hierhin geschafft hat, in diesem Podcast, in diesem Videopodcast, natürlich werden wir Ende des Jahres keine reguläre Folge machen, sondern wir werden zurückblicken auf unser Spielejahr 2024, inklusive Auswertung unserer Excel-Tabellen, die wir angefertigt haben im Laufe des Jahres. Genau. Ah, ich freue mich so und gleichzeitig habe ich so ein Druckgefühl, weil ich würde das jetzt schon gerne machen, aber ich habe noch voll viele Spiele, die ich bis dahin durchspielen will, damit ich sie in diese Listen packen kann. Ja. Verstehe ich voll. Wie viele Spiele hast du noch gerade am Laufen dran, gemäß deiner Liste? Also wie viele musst du noch zu Ende spielen? Warte, ich muss bei Steam gucken. Ach so. Also, Is This Game Trying to Kill Me halt? Dann will ich Haunty noch zu Ende spielen. Ja. Ich wollte 30 Birds, dieses Arte-Spiel, wollte ich zu Ende spielen. Realistisch sehe ich das aber ehrlich gesagt nicht. Dann habe ich gestern Octopath Traveler 2 weitergespielt. Bin ich auch noch nicht durch. Dark Souls 3, da bin ich jetzt gerade kurz vor der Eisstadt, aber ich habe die Päpste noch nicht gemacht. Also so Midgame irgendwie will ich auch noch dieses Jahr schaffen. Banishers wollte ich noch durchspielen. Da bin ich auch noch nicht weitergekommen. Und ich habe ja immer... Ich feiere seit Jahren Silvester immer gleich. Ich habe das gehasst, wenn Leute da so ein großes Ding draus gemacht haben. Und dann habe ich immer so einen Druck verspürt, dass ich auch an Silvester mich mit Freunden treffen muss. Und meine Freunde haben halt ihre eigenen Partys gemacht und ich war nie zu einer eingeladen. Was vollkommen okay ist, weil ich finde das auch voll anstrengend. Und dann habe ich irgendwann überlegt, ich koche was hardcore Aufwendiges. Ess das, kauf mir so eine Mini-Flasche Champagner, trink die alleine und verbringe den ganzen Abend dann damit, bis so 0.30 Uhr ein Spiel zu spielen. Und mein diesjähriges Spiel sollte Drova sein. Ah, sehr gut, ja. Was ich im Idealfall Silvester durchspielen würde. Ja. Damit ich dann ins Bett gehen kann und neues Jahr und keine Spiele auf der Liste. Aber jetzt, wo ich das alles aufgelistet habe, weil das ist der 2. Dezember, ist ja highly unrealistic. Ja. Aber ich habe auch so ein paar Spiele. Lies of P, Alan Wake 2. Sind wir ehrlich, ich werde die nicht zu Ende spielen. Was fair ist. Erst wenn bei Lies of P der DLC kommt, dann werde ich es nochmal komplett neu spielen wahrscheinlich, falls ein DLC kommt. Ich war überfordert. Es gibt so viele Spiele. Es gibt nicht zu viele, aber ich habe mir zu viele ausgesucht. Ja, es gibt schon so viele Spiele. Heute, also. Nee, ich habe heute, ich habe den In die Fresse Newsletter abonniert. Ja. Ich höre nie den Podcast, aber den Newsletter, den finde ich gut. Der kommt immer montags. Und da ging es jetzt genau darum, dass es eben eigentlich nicht so viele Spiele gibt, weil jeder und jeder, der und die ein Spiel machen will, soll das bitte tun. Habe ich ja jetzt auch gemacht, quasi. Ich bin das Problem. So. Ich will das ja alles spielen. Ich sollte es so machen, wie Erik im Discord, der seine Excel-Liste schon geteilt hat und meinte, man muss einfach mal abbrechen, Spiele. Ja, aber klar. Wir wissen alle, das bin nicht ich. Also ich kann dir genau sagen, ich habe es genau aufgegliedert bei mir. Ich habe, also ich will nicht zu viel spoilern natürlich, ne, weil ich muss die letzte Folge aufheben, aber ich habe tatsächlich noch momentan noch 9 Spiele, die ich angefangen habe, aber noch nicht beendet habe, wo ich noch nicht gesagt habe, die höre ich auf, die spielt nicht zu Ende. So. Das ist ja ähnlich wie bei mir. Ja, das stimmt. Es sind leider auch so ein paar, so ein paar Souls-Likes dabei, die dann vielleicht so ein bisschen länger noch dauern. Ja, aber apropos. Welche? Sorry, das will ich noch wissen. Ja, 9 Souls. Ah ja. Und Another Crab's Treasure ist noch dabei. Ah ja. Hab ich nicht zu Ende gespielt. Und ja, genau. Apropos Souls-Likes im Übrigen. Es ist wieder, die Sicko-Stunde ist wieder angebrochen. Es ist ein neues Souls-Like im Lost Levels Podcast, das kein AAA-Spiel ist. Und sehr, sehr unique, wie ich finde. Und zwar geht es um Void Souls. Ohne U, also nur S-O-L-S. Und Souls. Void Souls, genau. Und Void Souls ist ein Spiel von Finite Reflections, ein kleines Studio aus Atlanta, Georgia. 3 Leute, zumindest laut der Internetseite. Und es ist eine Mischung aus Geometry Wars, also dieser Top-Down-Shooter mit geometrischen Formen, und Dark Souls. Also richtig, richtig geil. So, also es ist, vor 2 Jahren gab es schon eine Demo von dem Spiel, habe ich sehr viel gespielt. Und das war aber eigentlich nur so als Proof of Concept gedacht. Also soweit ich das verstanden habe, war nie irgendwie wirklich gedacht, dass das Spiel über dieses eine Level, das es dann gab, inklusive einem Endboss, hinausging. Aber jetzt ist es ein ganzes Spiel geworden. Und genau, du bist im Endeffekt sehr Souls-typisch und wachst in einem Kerker auf. Und dann werden quasi die die Wachen, die dich eigentlich als nächstes abmurksen wollen, werden dann quasi abgemurkst, die Tür ist auf und du bist frei und musst erstmal aus dem Kerker raus. So, und du läufst dann quasi, also man bekommt nicht so wirklich was von der Story mit. Die ist auch so ein bisschen, also es gibt auch wieder so alte Ruinen, die gerade erforscht werden. Es gibt so ein bisschen so einen Konflikt, der angedeutet wird, zwischen verschiedenen geometrischen Formen. Denn, wie schon gesagt, alle Charaktere sind, ja, geometrische Formen, die irgendwie zusammengesetzt sind. Also nicht irgendwie, es gibt, also du bist selber ein Dreieck, so, Spielercharakter ist ein Dreieck. Und ja, es gibt sowohl so klassische Sachen wie einfach ein Hexagon sozusagen. Es gibt aber auch wild zusammengewürfelte, gerade die Bossgegner sind halt meistens verschiedene geometrische Figuren aneinander gekleistert, die dann so ein bisschen anthropomorphisiert werden und von aus der Top-Down-Sicht das ein bisschen so erkennbar ist. Und die Welt, die dich bewegst, die ist so ein bisschen interessanterweise so eine Mischung aus Fantasy und ja, zumindest halt so Steampunk irgendwie, weil auch so du später auch durch so eine Fabrik irgendwie durchläufst und fängst aber halt an, du kommst aus diesem Gefängnis raus, dann kommst du halt irgendwie in den Wald, dann kommst du in so ein kleines Dorf im Wald und dann später ist dann noch so eine Bergfestung, wo du reingehst, dann gibt's noch so Minen, also alles sehr klassisch, irgendwie so Fantasy-Settings, sage ich jetzt mal. Und genau, was halt auch ganz cool bei den Gegnertypen ist, dass du die halt nach der Zeit sogar, oder manchmal kannst du ablesen, was für eine Art Gegner das ist. Weil zum Beispiel die Bogenschützen sind halt quasi, ja, so spitz vorne zulaufend, am hinten so 3 kleine Auskerbungen, wie so eine Feder von einem Pfeil quasi. Also sehen so ein bisschen selbst ein bisschen wie ein Pfeil aus sozusagen. Und es ist wirklich spielerisch sehr, sehr klassisch. Souls, ein Dodge-Roll, ja eher nicht, weil es ja quasi top-down ist, aber das ist so ein Dodge-Dash. Ne? Du hast einen starken und schwachen Angriff, du hast eine Stamina-Leiste, du kannst später, wenn du das entsprechende Item findest, auch parieren und blocken, also du hast so ein Parierschild, kannst du finden. Und aber auch für mich auch sehr, also einiges auch, was es wirklich abhebt davon. Zum einen, dass du sozusagen, also klar, an den Bonfires, wenn du dich ausruhst, respawn Gegner wieder, ganz klassisch. Und was aber so ein wichtiges Ding ist, du kannst deine Ausrüstung nicht unterwegs wechseln. Das heißt, wenn du ein neues Item findest, kannst du es nicht direkt anlegen, sondern nur an diesen Bonfires. Und was aber gut ist, ist, dass du an diesen Bonfires gratis respecken kannst. Das heißt, du kannst da deine Attribute komplett jedes Mal ohne Kosten neu belegen. Also Stärke, Vitalität, Geschwindigkeit, Ausdauer, glaube ich. Also ein bisschen auch reduzierter auf jeden Fall als bei anderen Souls-Likes. Und du kannst dir auch Loadouts erstellen am Bonfire mit den verschiedenen Waffen und kannst dann sozusagen auch dann je nach dem Loadout eben die Attribute zuteilen. Das heißt, du kannst quasi direkt so einen vorgefertigten Charakter dir machen. Und genau, es gibt halt, es gibt klar, es gibt so eine Quick-Bar, wo du halt Items reinlegen kannst. Dann gibt es halt eine Primärwaffe, eine Sekundärwaffe, was dann zum Beispiel ein Schild sein kann oder ein Bogen oder Wurfmesser, sowas in die Richtung. Dann gibt es noch ein Artefakt, was du anlegen kannst, was meistens deine Attribute beeinflusst. Und, die Artefakte beeinflussen, also das sind einfach so, zum Beispiel gibt es ein Artefakt, wenn du keine Tränke mehr hast und dann irgendwie einen 4 Gegner hintereinander tötest, dann bekommst du wieder einen Trank. So, das ist zum Beispiel so ein Artefakt-Ding. Aber es gibt noch Relikte und die verändern quasi Attribute. So, also da zum Beispiel dann Relikt der Schnelligkeit, dass du dann irgendwie -1 Stärke, +1 Speed, so ungefähr, ne? Und ich finde das tatsächlich eine ganz coole Art und Weise, das so auszubalancieren, dass du quasi unterwegs halt nicht sagen kannst, ich möchte diese Waffe ausprobieren, aber dafür halt, wenn du einmal wieder dich ausgeruht hast, wirklich frei bist, alles auszuprobieren, alle Kombinationen aus Primär- und Sekundärwaffen und ohne irgendwie, dass sich das negativ beeinflusst, so ungefähr, dass du irgendwie was dafür ausgeben musst, finde ich sehr gut. Was ich auch cool finde zum Beispiel, Souls-Spiele sind ja auch sehr, leben ja oft auch sehr von so Fallen und Überraschungen. So, ne? Wenn du um die Ecke gehst und dann wirst du irgendwie von einem Gegner in den Abgrund gestoßen. Und Void Souls macht das ganz gut in der Hinsicht, weil es quasi, du hast quasi so einen begrenzten Sichtkegel. Das heißt, wenn du sozusagen, du hast die Top-Down-Sicht, du läufst quasi um so eine Ecke, du siehst aber nicht direkt um die Ecke rum, sondern erst wenn du ganz rum bist, siehst du quasi, was da ist. So. Und genau, das finde ich da irgendwie dann ganz gut gelöst mit dem Überraschungseffekt und auch, dass dann auch so, das ist auch so ein klassisches Staple von Souls-Spielen, dass so manche Bosskämpfe halt so ein Gimmick haben, ne? Die das halt leichter machen oder überhaupt schaffbar machen erst. Und zum Beispiel gibt es jetzt hier auch, gab es einen Bosskampf, ich habe jetzt, glaube ich, 4 Bossgegner erledigt. Es gibt, glaube ich, 7 oder so, das ist auch auf jeden Fall kleiner, also es ist vielleicht so 20 Stunden maximal, das Spiel. Und im Wald gibt es eben als Boss den Poacher, der halt mit einem Speer und mit Netzen kämpft. Und du kannst in diesem Wald-Level, kannst du in so einer Höhle, in so einer versteckten Höhle, die du quasi natürlich auch, indem du dagegen schlägst, halt, ne, Souls, klassisch, den Ding halt irgendwie aufdeckst, die Tür. Da gibt es so eine Bärenmutter. Und wenn du die in Ruhe lässt und leben lässt, dann kommt die dir quasi im Kampf zu Hilfe später. So, ja. Genau. Und da gibt es dann auch irgendwie ein Achievement, Nature Fights Back oder so heißt das dann, passenderweise. Genau. Und ja, also ich finde das tatsächlich, dafür, dass es halt so wirklich sehr abstrahiert ist, die Gegner, also die Charaktere und die Spielwelt auch so ein bisschen aussieht wie so verwaschene Wasserfarben, finde ich. Also ist ja nicht super detailliert alles. Aber ich finde es super atmosphärisch, so. Ich finde es total den Souls-Vibe, den ich irgendwie den man sich so wünscht. Was auch noch so ein bisschen so anders ist, ist tatsächlich, dass du hast eine Übersichtskarte und du musst halt Kartenstücke finden von den jeweiligen Bereichen, dann wird es auch angezeigt, mehr oder weniger. Und du siehst aber, wenn du die Karte aufrufst, siehst du schon, wo die ganzen Items sind. Also du weißt noch nicht, wie der genau der Weg dahin ist, wenn du noch nicht das Kartenstück gefunden hast, aber du siehst quasi, dass es da noch Items gibt, was ich auch irgendwie ganz, ganz nett finde, so als Quality of Life Ding. Und ich finde es halt vor allem interessant, weil du hast halt wirklich so viele 2D- und 3D-Souls-Likes, die halt irgendwie nach einer ähnlichen Art funktionieren. Also entweder so Side-Scrolling-Sachen wie irgendwie Salt and Sanctuary zum Beispiel oder halt klar diese ganzen Schulterperspektive-Souls-Likes. Und ich finde das halt wirklich so eine neue Idee einfach. so, das so zu präsentieren, top-down mit diesen geometrischen Figuren. Und ich finde es richtig, richtig gut, dass sie gesagt haben, okay, wir haben diesen Proof of Concept, wir machen es einfach, wir machen einfach ein Spiel draus. So. Und ja, hat auf jeden Fall, das ist eins der Spiele, das ich auch angefangen habe, logischerweise, und das ich auf jeden Fall auch beenden werde. So, dieses Jahr. Das weiß ich jetzt schon. Weißt du, wie lang das ungefähr ist? Ich würde sagen, 15 Stunden vielleicht maximal oder so. Also. Ja, die Leute, die Rezensionen gemacht haben, haben so mindestens 10 gebraucht. Ja. So 12 sind viele. Ja. Manche auch so über 20. Ja, kommt es ein bisschen drauf an. Du kannst natürlich auch schon viel auch entdecken. So, aber du kannst natürlich auch mainlinen das Spiel. Okay. Ja, also du kannst die ganzen, also tendenziell theoretisch, wenn du sagst, zum Beispiel, du hast eine Waffe gefunden, die du eh die ganze Zeit benutzt, dann musst du natürlich nicht alles absuchen nach potenziellen neuen Waffen zum Beispiel oder Relikten oder so. Also brauchst du natürlich alles nicht, so gesehen. Ja. Deswegen, genau. Und ja, also definitiv, wer noch mehr Durst auf leckeren Souls-Saft hat, oh Gott, der wird, das klingt so unangenehm. Der wird bei Void Souls auf jeden Fall fündig. Genau. Also es ist nicht das erste Top-Down Souls-like, das ich sehe. Mhm. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie das andere heißt. Ich dachte, also ich habe das gerade verwechselt. Mhm. Auch mit den geometrischen Formen ist natürlich neu. Und ich finde, die Welt, die erinnert mich an Future Unfolding. Okay. Das ist, lass mich lügen. Ich hasse das, wenn so Leute das sagen. Ich finde, das ist eine ganz schlimme Redewendung. Keine Ahnung, wann das rauskam. 2015 oder so, glaube ich. 16 vielleicht. Das ist ja auch so eine Top-Down-Sicht, so ein bisschen verwaschen. Sehr viel bunter natürlich. Mhm. Und ich finde, ich muss jetzt mich selbst referenzieren. Ich habe in der November-Ausgabe meines Newsletters eine wilde These, keine Theorie aufgestellt, dass es eigentlich nur ein Spiel auf dieser Welt gibt, basierend auf diesem Schiff des Theseus, Paradoxon, glaube ich. Nee, es ist nicht mal eins. Naja, dass du halt, also die Idee ist, wenn du nach und nach alle Planken eines Schiffs austauschst, ist es dann am Ende immer noch dasselbe Schiff. Ja. Und da dachte ich, gibt es eigentlich Spiele so im Plural? Weil das hier ist ja auch, also selbst wenn wir von Spielen erzählen, wir nehmen ja die ganze Zeit Bezug auf andere Spiele, um das zu vergleichen. Und ich habe noch nie, also mir fällt einfach kein Beispiel ein für etwas, was nur ein Spiel so gemacht hat. Sondern es sind ja immer wieder, es ist wie Lego im Grunde. Du hast so einen Baukasten und du benutzt nie alle Lego-Steine, aber du benutzt halt trotzdem immer aus diesem selben Kasten und hast dann neue Konstrukte, die aber aus Teilen bestehen, die anders konstruiert andere Spiele dann sind. Ja. Und hier ist es halt genauso so. Geometry Wars und dann hast du ein Souls-like und dann hast du dieses und jenes. Was hier noch so semi-neu ist, ist, dass du halt an dem Bonfire, was ja bestimmt nicht so heißt in Void Souls, dass du da dann nochmal neu starten kannst. Aber selbst das kommt mir irgendwie bekannt vor. Mhm. Also so jetzt komplett ohne Wertung, weil ja, ich finde es toll, dass es so Spiele wie das hier gibt, weil das ist ja genau das, was wir gut finden eigentlich. Mhm. Und es ist schön, wenn man noch mehr von dem bekommt, was man gut findet, nur noch mal anders und erfrischend. Ja. Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was mein Punkt war. Ja, wahrscheinlich. Aber es klingt voll gut. Ja, ja. Ja, wobei bei dem, ja, ich frage mich nur gerade, Schiff des Theseus, war das nicht so, dass das systematisch, also in der Theorie, dass das systematisch ersetzt wird, so nach und nach und nicht irgendwie, also, weißt du, was ich meine? Nee. Dass quasi für einen Teil, das rausgenommen wird aus dem Schiff, ein anderes rein, dadurch, dass er quasi sich so. Ach so, ja, ja. Also, das wird nicht. Ja. Es ist nicht random irgendwie, ja, ja, sondern du siehst, oh, da, die Planke ist irgendwie löchrig. Die tausche ich jetzt aus und packe genau an diese Stelle genau so eine Planke. Ja. Ja. Also du, der Vergleich hinkt an vielen Ecken. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein, wie sagt man, man weiß, worauf du hinaus willst. So, das ist die Sache. Ja, ich finde, manchmal ist das ganz schön, wenn man so einen wilden Gedanken hat, wenn man irgendwie was hört. Das passiert mir oft, dass ich dann irgendwie denke, ha, jetzt habe ich irgendwie eine neue Information, einen neuen Funfact gehört. Und dann habe ich das Gefühl, dass dahinter ein neuer Gedanke steckt. Mhm. Und meistens bin ich irgendwie kognitiv nicht in der Lage, den zu greifen und zu formulieren. Aber hier konnte ich das jetzt und ich fand es irgendwie spannend, mal anders über Videospiele nachzudenken. Ja. Also hat es auch exakt zu nichts geführt, aber es hat Spaß gemacht. Das war die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. Ja. Genau wie dieser Podcast, der macht auch immer Spaß. So. Ja. Ja. Und? Aber der führt zu was. Manchmal kriegen wir ja nette Nachrichten. Das stimmt. Wir kriegen Nachrichten oder wir kriegen Feedback in unserem Feedback-Kanal auf unserem Discord. Also wenn ihr eine Meinung dazu habt, zum Beispiel, ich kann euch ja schon mal spoilern, dass mein Videofeed, Background-Info, mein Videofeed zwischendurch abgeraucht ist. Das heißt, ihr werdet ein bisschen Standbild sehen bei mir. Aber wenn ihr dazu eine Meinung habt, wie unprofessionell wir doch sein in unserem Hobby-Podcast, dann könnt ihr das im Feedback-Kanal kundtun. Und den Link zum Discord gibt es natürlich wie immer in den Shownotes oder auf lostlevels.de. Und ich würde sagen, wenn ich schon mal dabei bin, beim Abmoderieren, beim Hausmeistern, mache ich direkt weiter. Ja, mach mal. Und zwar, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann teilt diesen Podcast oder Videocast, zumindest dieses Mal zu zwei Dritteln einen Videocast. Teilt ihn gerne mit euren Freund und oder FeindInnen und lasst uns bei Apple Podcast oder bei Spotify gerne Sterne und Bewertungen da. Alle unsere Episoden findet ihr, genau wie schon auch gesagt, den Discord-Link auf lostlevels.de und auf Blue Sky findet ihr uns unter lostlevels.bsky.social. Christina, wo bist du im Netz unterwegs? Jetzt geht's zu Ende mit mir. Fast überall unter @chrissykills. Offen für Lob und Kritik, außer für vermeintliche Unprofessionalität bei einem kostenlosen Hobbyprojekt. Okay. Und bei meiner nasalen Stimme, da kann ich nichts für. Ja. Wir machen einfach, wir machen was Besseres draus, würde ich sagen. Take it as it is, sag ich mal so. Ich bin ja schon fast gestorben vorhin nach dem ersten Spiel. So. Ja, ja. Making sacrifices. Ja, ja. Und auch da natürlich könnt ihr gerne, wenn diese Sacrifices gut findet, könnt ihr natürlich auch gerne ein Lob einfach da lassen, wie wir uns so aufopfern für unsere Community. Genau. Ist voll unangenehm. Ja, deswegen auch gleich zu Ende. Mich findet ihr im kompletten Internet unter Zanderbird, Zanderbird, wie der Vogel. Und natürlich, wie auch immer, vielen Dank an Pete Lectro für die musikalische Untermalung des Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social und auf YouTube auf seinem Pen & Paper Rollenspiel-Kanal mit Vorteil. Wie immer, alles in den Shownotes. Wir sagen danke fürs Hören und Zugucken. Bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.